Herzlich willkommen zur ökumenischen Telefonandacht Altrib, heute verantwortet von der katholischen Pfarrei Heiliger Christophorus. Sie hören eine Andacht von Pastoralreferentin Barbara Jung-Kasper. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das im 10. Kapitel des Lukas-Evangeliums steht, zählt wohl zu den bekanntesten Gleichnissen des Neuen Testamentes. Die Botschaft ist eindeutig. Handle barmherzig, hilf dem, der dich braucht. In dieser Botschaft sehen viele Christen die wichtigste Forderung und Botschaft Jesu. Aber ist das so? Gibt es nicht eine genaue, so wichtige, vielleicht noch wichtigere Botschaft unserer Religion? Eine Botschaft, die wir noch vor allem Handeln hören und annehmen dürfen? Ich meine ja. Es ist die Botschaft von Gottes Liebe, die uns gilt. Dass Gott uns liebt, annimmt, bejaht und uns seine Kraft schenken will. Darin, so dürfen wir sagen, liegt die erste Botschaft unseres Glaubens. Vor dem Handeln steht das Empfangen, vor dem Sollen steht das Dürfen, vor der Moral steht die Gnade. Bevor unsere Hände aktiv werden und mutig helfen, unterstützen und geben, dürfen unsere Hände zunächst sich zur Schale formen, um von Gott Kraft zu empfangen. Diese frohe Botschaft, dass wir von Gott geliebt sind und also zuerst seine Kraft empfangen dürfen, diese Botschaft ist in einem anderen sehr bekannten Gleichnis Jesu ausgedrückt, das im 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums steht. Ich meine das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das wir auch das Gleichnis vom barmherzigen Vater nennen. Diese Formulierung macht die frohe Botschaft des Gleichnisses deutlicher. Gott ist wie ein barmherziger Vater, der den, der zu ihm kommt, nicht verwirft, sondern neu annimmt und aufnimmt. Das ist das Große, Tiefe an Jesu Gotteserfahrung. Gott ist treu. Er steht zu denen, die er erschaffen hat. Er ermöglicht Neuanfang und möchte Kraft zum Leben, Kraft zum Weitergehen schenken. Gott ist barmherzig, denn Gott ist die Liebe. Um Jesu Botschaft ganz zu verstehen, ist es wichtig, beide Botschaften zu hören und zu leben. Die Botschaft von Gottes Liebe, die wir noch vor allem handeln und tun, mit offenen Herzen und offenen Händen empfangen dürfen. Und die Botschaft vom barmherzigen und mutigen Handeln, um Menschen in Not beizustehen. Das Gleichnis vom barmherzigen Vater und das Gleichnis vom barmherzigen Samariter gehören zusammen. Der protestantische Theologe Heinz Zahn spricht vom Zwei-Wege-Schema des Christentums. Der Weg Gottes zu den Menschen setzt sich fort in dem Weg des Menschen zum Mitmenschen. Ich finde dieses Bild von den zwei Wegen sehr hilfreich, um Jesu Botschaft im Kern zu verstehen. Gott, der barmherzig ist, sagt, seid auch ihr barmherzig. Gott sagt, was ihr durch mich empfangen dürft, das gebt mutig weiter. Seid barmherzig zueinander, wie ich es zu euch bin. Ja, beides zählt. Beides macht uns zu Jesu Jüngerinnen und Jüngern. Beides. Liebe empfangen und Liebe geben. Bitten wir zum Schluss gemeinsam um Gottes Segen. Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Sie hörten eine Telefonandacht von Pastoralreferentin Barbara Jung-Kasper. Neue Andachten erscheinen am Sonntag, Mittwoch und Freitag. Gerne können Sie nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Wenn Sie persönlich mit mir sprechen möchten, ein seelsorgerliches oder anderes Anliegen haben, haben Sie keine Scheu, die Nummer des katholischen Pfarramts zu wählen. 42 9080. Ich bin gerne für Sie da.